Herzlich willkommen zum Apfelklatsch, der Podcast für Geeks mit dem Hang zum angebissenen Apfel. Viel Spaß! Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Abend. Und man quatscht doch nicht ins Intro. Das hast du dir irgendwo abgeguckt. Das habe ich nicht abgeguckt. Das machen wir seit einiger Zeit schon auch bei unseren Nicht-Live-Folgen, dass es ein paar Sekunden im Intro und Outro mit reingeht. Ja. Das heißt, Nicht-Live-Folgen, wir hatten noch nie eine Live-Folge. Das ist unsere Premiere für heute. Das ist sozusagen wie die Jungfrau zum Kinde, ja. Ja, also zumindest mal ich. Also ich bin ja nur informiert worden, hier um die Zeit bitte anwesend sein. Naja, immerhin bist du pünktlich. Das ist ja schon mal viel wert. Ich bin pünktlich, ja. Wie heißt so schön? 5 Minuten vor der Zeit ist Soldatenpünktlichkeit. Und man möchte mir das verzeihen, aber wie heißt so schön? Ich habe gedient. Wunderbar. Dann nehmen Sie mal die Hände aus der Tasche. Jawohl. Wir hatten uns gedacht, aufgrund dessen, dass wir heute quasi eine Premiere haben mit unserer Live-Sendung, dass wir heute mal einen exklusiven Content hier verbreiten und dass wir heute mal eine Art Retro-Folge machen. Auf vielfachen Wunsch aus der geneigten Hörerschaft werden wir heute mal besprechen, wenn wir das erste Mal ins Äpfelchen gebissen haben. Und das war bei dir etwas später, bei mir ein wenig früher. Und ich würde sagen, du hast den Vortritt. Du bist ja der Älteste von uns beiden und du darfst anfangen. Bitte. Danke, danke. Alter vor Schönheit. Ja, so war das ungefähr. Ja, ja. Mein Gott, 2004 oder Ende 4, Anfang 5 muss das gewesen sein. Ich war ja überzeugter PC-Gamer. Das mag man kaum glauben, aber ich kam ja wirklich noch aus der Selbstschrauber. Ecke, bin dann allerdings wegen Reise und Beruf auf Laptop umgestiegen, hatte dann irgendwann die Schnauze voll von Windows. Kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Und habe mich damals dann mit Alternativen beschäftigt und die einzige Alternative, die sich eigentlich angeboten hat, ist ja Apple gewesen damals. Heute vielleicht nicht mehr so. Linux ist ja auch besser geworden die letzten Jahre. Aber auf jeden Fall habe ich mich spontan damals bei Gravis in ein PowerBook G4 15 Zoll verliebt. Und das stand da so schön in der Auslage und was soll ich sagen, nach einer Stunde damit beschäftigen und einmal mit einem Reiniger über das Bildschirm drüber gehen in der Auslage, habe ich dann auch zugeschlagen damals, ja. Das war ja quasi, da hast du ja die guten Power-PC-Zeiten noch komplett miterlebt. Tiger, ja, müsste damals der Einstieg gewesen sein, ja. OS 10 Tiger. Und seitdem never ever nochmal eine Windows-Kiste gekauft. Mit Windows haben wir, klar, Parallels hat man, als das damals frisch rauskam, dann mit den ersten Intel-Macs mal ausprobiert. Hat da Windows installiert, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Ja, Intel kommt ja dann eine Zeit lang später erst, weil die G4-Version, die ich hatte, das war auch nicht die letzte Version, die kam, sondern der Vorgänger noch, den habe ich mir gegönnt damals. Da war gerade so die beziehungsweise da kam gerade so der Nachfolger raus, war ja auch noch G4. Aber ich habe dann auch gesagt, okay, der Vorgänger nagelneu mit entsprechend Preis und da kennst du dich ja auch aus. Wenn man da schön Rabatt kriegen kann, dann schlägt man auch dazu. Ja, das waren ja noch so die Zeiten, da waren die Macs eigentlich noch im PC-Vergleich nicht so wahnsinnig teuer, wie sie heute waren, weil heute sind ja die Preisunterschiede dramatisch geworden. Damals spielte das ja noch so ungefähr im gleichen Rangement, sage ich mal. Ne? So einigermaßen, wobei ich mich damals schon gar nicht mehr mit Windows als Alternative beschäftigt habe. Ich wollte es loswerden, hatte keinen Bock mehr drauf. Gerade auch den Windows-Laptop, den ich zu der Zeit gehabt habe, das war ein richtiges Monster, ja, weil, wie gesagt, ich kam ja eigentlich auch so hauptsächlich aus der Spielecke mit Windows-Kisten, hatte da auch entsprechend ein Notebook mit Power für die damalige Zeit, was ja relativ groß dann auch war. Und hatte da einfach berufsbedingt, weil ich dann ja auch am Pendeln war, keinen Bock mehr drauf, das einfach mit mir rumzuschleppen. Und da war selbst in 15 Zoll das G4 schon eine Offenbarung, ja. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Ja. Gut. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal zu meinem ersten Mac. Wir haben das mal so ein bisschen aufgeteilt. Wir wechseln uns so ein bisschen ab. Und ich würde sagen, ich habe ein wenig früher angefangen. Ich habe mit dem unwesentlich. Unwesentlich, ja. Ich habe 1992 den ersten Mac bekommen. Das war die legendäre Pizzaschachtel. Das war der Mac LC. Der hatte eine sagenhafte 16 Megahertz. Und hatte noch einen einen Motorola-Prozessor drin mit 6830 Prozessor. Und ja, das war also wirklich zu heutigen, wenn man das heute in Kontext setzt, zu den heutigen Rechnern, wirklich eine lahme Krücke. Und das waren die sehr, sehr frühen Anfänge vom Mac. Und in Kontakt bin ich halt letztendlich über eine Grafikagentur gekommen, wo ich früher quasi als einen Ferienjob gearbeitet habe, 92. Und mir wurden da so die ersten Vorteile präsentiert von dem Gerät oder generell von dem Betriebssystem, was halt damals schon möglich war. Und damals war wirklich der Mac in vielen Bereichen dem PC Lichtjahre voraus. Und mir war klar, ich wollte unbedingt diesen Rechner haben. Man muss dazu sagen, dass ich parallel immer noch damals mit PCs gearbeitet habe und das quasi immer so das Zweitsystem war. Aber es hat mich damals schon extrem fasziniert. Und das war im Endeffekt der erste Einstieg. Und damals waren die Rechner auch schon vom Design her zwar immer noch in der gleichen Farbe wie die herkömmlichen PCs, in diesem schlichten Beige, aber sie hatten schon von der Form her und vom Design her und von der Formgebung her ein sehr unterschiedliches Design zu den PCs und da hatten sie schon sehr stark abgehoben, was die damaligen PCs angeht und auch vom Formfaktor her. Diese Pizzaschachtel war wirklich extrem, extrem dünn und daher quasi auch der Spitzname. Und ja, das war so der erste Einstieg, den ich da gemacht habe. Ja, wobei die 68er-Familie, gerade Prozessoren, das war ja damals auch so die Zeit Amiga bzw. Atari ST, die hatten nicht die gleichen, aber dieselbe Familie an Bord. Und was man daraus ja mit entsprechender Technik drumherum noch machen kann, hat man ja damals bei Commodore und bei Atari gesehen. Also da ging schon was, ja, mit den Dingern. Ja, du konntest ja auch mit einigen Hacks und Tricks macOS auf den Amiga laufen lassen. Und ja, ein Amiga hat dann irgendwann später auch Einzug gehalten. Das habe ich dann auch noch parallel betrieben, aber gut, da wollen wir jetzt nicht so drauf eingehen, auf die Geschichte. Also Amiga und Mac waren sich zu damaligen Zeiten doch sehr nah, muss man fairerweise dazu sagen, aufgrund der gleichen Prozessorbasis. Hm. Ja, bei mir ging es eigentlich weiter mit einem 17-Zoll PowerBook, ja. Also ich habe damals noch angefangen hier so mit bisschen Videobearbeitung oder die ersten Schritte gemacht mit Videobearbeitung und wollte dann auch einen größeren Bildschirm haben und habe mir dann ein PowerBook G4 17 Zoll gekauft und war mit dem auch recht zufrieden. Nur das Ding ist natürlich auch von der Größe her Overkill. Du kennst das Gerät ja auch. Das ist natürlich schon nicht unbedingt so mobil, aber dafür war es natürlich zum Arbeiten her, gerade was Bildschirm betrifft, schon ganz nett. Aber das habe ich nicht so lange behalten, weil es war mir dann doch zu groß, um das mit mir rumzutragen. Aber Spaß hat es schon gemacht, war ein schönes Gerät damals. Mittlerweile gibt es ja leider keine 17er mehr. Wobei, ob ich mir heute noch mal einen 17er kaufen würde, ja, alleine schon bei dem Preis wird es schwierig. Aber auch die Größe, ja, obwohl die Geräte ja leichter und kompakter geworden sind. Ja, man sieht es ja gerade bei der aktuellen Generation auch wieder. Aber trotzdem 17 Zoll ist wahrscheinlich eher nicht mehr so. Es ist einfach zu schwer. Das ist das größere Problem von beiden. Also die Größe ist ja nicht immer das erste Problem, was man hat. Man hat ja auch das Gewichtsproblem bei diesen portablen Geräten. Und wenn du permanent mit dir so ein Gerät rumschleppen musst, was so an die 3 Kilo wiegt und dann auch schon ein bisschen anderes Material, dann hast du schon echt Probleme. Auf Dauer, sage ich jetzt mal. Ne? Die Frage wäre halt, wie schwer oder groß letztendlich wäre heute ein 17-Zoller, wenn Apple mit der aktuellen Technik wirklich sowas bauen würde, ja? würde mich zwar schon interessieren, aber ich denke mal, der Markt ist einfach nicht da. Nee, das glaube ich auch nicht. Und der dürfte weggebrochen sein, ja. Das ist wohl wahr. Hm. Gut. Ja, dann können wir gleich zu meinem nächsten Rechner gehen. Wie soll es anders sein? Ich habe die chronologische Reihenfolge damals eingehalten. Aus einem Mac LC wurde dann konsequenterweise ein Mac LC 2. Das war im Endeffekt die gleiche Basis, gleiches Gehäuse, gleiches Design. Die Darreichungsform war quasi komplett identisch. Das Ding war halt nur ein bisschen schneller und hatte ein bisschen mehr Performance. Und war im Endeffekt nur eine konsequente Weiterentwicklung der ersten Generation. Da gibt es nicht sehr viel zu berichten zu dem guten Kästchen. Ich muss dazu sagen, beide Rechner habe ich mir natürlich auch gebraucht gekauft, weil damals als Schüler hatte man nicht so die Knete, sich das Ganze neu zu kaufen. Und auch gebraucht war das schon ein teurer Spaß. Wir wissen ja fast alle, denke ich mal, dass die Macs relativ preisstabil sind, auch im gebrauchten Zustand. Und von daher musste man da schon einige Ferienjobs in Kauf nehmen, um sich so ein teures Schätzchen leisten zu können. Ja, das war quasi dann die zweite Generation. Schönes Produkt, schönes Gerät, hat mich lange Zeit begleitet, mehr oder weniger. Aber preisstabil bzw. Wertstabilität, das was Schönes gesagt jetzt, weil es ist ja in der Tat so, heute vielleicht nicht mehr ganz so extrem oder ganz so stark wie früher, aber wenn ich dran denke, gerade wie ich meine ersten Geräte oder die Geräte nach meinem ersten Powerbook finanziert habe, war ja auch immer, du hast das alte Gerät verkauft, hast da noch ordentlich Geld dafür bekommen und hattest da schon mal einen sehr großen oder einen relativ großen Batzen halt für das nächste Gerät. Was heute natürlich schade ist, weil gerade das Powerbook finde ich auch heute noch ein sehr schönes Gerät und vermisse schon, dass ich da zumindest mal das 15er nicht mehr habe oder auch das 17er, egal welches jetzt von beiden, aber das ist schon schade, dass das nicht mehr hier ist, weil wenn wir nämlich dann zu den nächsten Geräten kommen, die sich bei mir dann so eingeschlichen haben, da sind wir jetzt auch bei der Transition zu den Intel-Geräten, weil das war bei mir dann ein MacBook Core Duo, also auch keine 2. Ja, heute spricht man immer von Skylake, ja, beziehungsweise i5, i7 und dann halt Kaby Lake, ja, was da jetzt in den Startlöchern steht. Damals war es halt wirklich noch ein Core Duo, ja. Core 2 Duo kam auch dann erst später. Core Duo kam, das MacBook kam, das MacBook gab es in Schwarz. Was habe ich mir damals gekauft? Und zwar neu direkt bei Apple mit Max RAM, glaube ich, damals sogar. Habe also die schöne Apple-Tags bezahlt, was Speicher-Upgrade betrifft. Allerdings nicht Festplatte, weil das war ja wirklich sehr einfach zu wechseln. Akku raus, Metallrahmen rausschrauben, Festplatte raus, Festplatte rein, zwei Schrauben wieder fest oder sogar doch zwei Schrauben waren es, glaube ich. Zwei Schrauben fest, Akku rein und dann hat es eine neue Festplatte drinne. Das war ja wirklich noch schön. Okay, Speicher hättest du auch auf dieselbe Art tauschen können, nur ich habe damals halt gesagt, komm, bestell den Speicher gleich mit. Und ja, das Gerät in Schwarz war damals schon sehr schick. Ja, klar, kein 15er, kein 17er, sondern nur mehr kleiner, weil ich wollte dann auch gerade wegen halt viel unterwegs halt auch wieder was Kompakteres haben, mit dem Core Duo auch ordentlich Leistung für die damalige Zeit. Und war sehr zufrieden mit dem Gerät. Und hier im Haushalt gibt es immer noch ein weißes. Ja, sehr schön. Es gibt immer noch ein weißes, auch ein Core Duo. Allerdings muss man auch sagen, die hatten ja so ihre Problemchen, ja, die Geräte, unter anderem ja das Topcase, was leider gebrochen ist. Aber da gab es ja auch lange, nachdem die Geräte eigentlich nicht mehr im Verkauf waren, noch gut Service von Apple, die ja anstandslos getauscht haben, also das Topcase. Von daher kann ich mich da nicht beschweren, da war das von meiner Frau ja auch dabei. Also da in Bezug auf Apple Service, gerade bei den Geräten, nur gute Erfahrungen gemacht, ja. Wenn ich mich richtig daran erinnere, ist das schwarze Gerät damals auch teurer gewesen als das weiße. Das hatte einen Aufpreis. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel, aber das war nicht unerheblich, ja. Für die damalige Zeit. Da hast du noch mal ein paar Euro D-Mark, Euro extra auf den Tisch gelegt, um halt das Schwarz zu bekommen. Ich wollte es damals unbedingt haben, ja. war ein wunderschönes Gerät. Und ich hatte es, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ob ich das auch hatte. Da, ich hatte da ging mir so viel Max durch die Hände zur damaligen Zeit, dass ich da gar nicht weiß, ob ich es auch in Schwarz hatte. Kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe relativ zügig meine Max gewechselt. Im Gegensatz zu heute, da bin ich relativ treu den Geräten, was den Zyklus angeht. Ja. Genau, mal gucken, ob wir da die nächsten Minuten noch dazu kommen. Aber ja, meinen letzten Mac, den ich mir gekauft habe, nutze ich jetzt auch schon 4-5 Jahre. Ja, ja, dann gehen wir mal ein bisschen Gas und gehen zu den nächsten Macintosh über. Ja, das war der 2CX. Der 2CX, das war... Das ist ja immer noch so lange her. Es ist immer noch so lange her, weil ich wollte ja auch nur die ganz alten hier rauskramen. Und ich habe absichtlich nur die Macs hier eingebaut. Hätte ich jetzt beim C64 angefangen, dann hätten wir das zeitlich gesprengt, hätte ich fast gesagt. Ja, wir sind ja ein ziemlich Apple-lastiger Podcast. Ja. Ach, wie kommst du denn da drauf? Ja, und es begab sich 1995, dass ich mir dann den 2CX angeschafft habe. Das war damals wirklich eine Rakete. Sie kam zwar 95 nicht raus, sie kam etwas früher raus, aber aufgrund dessen, dass ich mir das Gerät auch wieder gebraucht gekauft habe, musste man halt warten, bis das Ding mal in preislich halbwegs erreichbare Regionen gekommen ist. Und das war er dann auch. Und das war technisch gesehen eine wahnsinnige Revolution, dieses Gerät. Er hatte auch einen Co-Prozessor drin, also eine FPU. Das war wirklich ein Leistungskiller zur damaligen Zeit und war so die Allheilwaffe in dem Desktop-Publishing-Bereich, also im DTP-Bereich. Und Apple hatte zu der damaligen Zeit das erste Mal den NU-Bus eingeführt. Das war eine Erweiterungsmöglichkeit, den Rechner mit Steckkarten zu erweitern und aufzurüsten. Und wo damals die PCs noch mit den klassischen ISA-Karten rumgemacht haben, also wo man wirklich noch die Adressbereiche, also die IRQs und diese DMA-Kanäle mit Jumpern zuweisen musste, also quasi das alles manuell einstellen musste und das System anpassen musste, damit sich die Adressbereiche nicht überschneiden, hatte man hier den ersten ausgeprägten Plug-and-Play-Bus quasi im Mac. Und das heißt, man steckte hier Erweiterungskarten rein und das System ordnete die Karten dem Rechner selbst zu. Es war quasi fast oder es war treiberfrei, weil es halt im System implementiert war. Und man hatte quasi ein reines Plug-and-Play-fähiges System. Und das war eine Offenbarung. Und damals konnte man wirklich sagen, der Mac war dem PC Lichtjahre voraus, was man ja heute leider nicht mehr in voller Gänze sagen kann. Sind ja mehr oder weniger auf ähnlicher Ebene sozusagen. Und dieser NU-Bus hat sich leider nicht in der Masse durchgesetzt. Next hat ihn dann später noch in den Systemen eingebaut. Next ist ja dann die spätere Solo-Firma von Steve Jobs gewesen, aus dem Weggang von Apple oder in der Zeit, wo er halt nicht bei Apple tätig war, wurde dann halt auch viel an Hardware-Technologie mit in den Next Stations übernommen. Und später ging der NU-Bus dann in den NU-Bus 90 über. Das war dann die 32-Bit-Weiterentwicklung von dem Bus. Das war quasi die große Offenbarung an dem 2CX, der NU-Bus. Wahnsinnig tolle Geschichte. Und dennoch in Kombination mit SCSI-Erweiterungskarten, SCSI-Peripherie, besser gesagt SCSI oder SCSI-Festplatten, war dieses System im absoluten High-End-Bereich zur damaligen Zeit. Aber gut. Ich könnte heute noch vor Freude weinen, wenn ich an diese High-End-Technik zurückdenke. Sowas sollte es heute mal wieder geben von Apple. Also natürlich in die heutige Zeit geholt. Ne? Ja, sagen wir mal, Mac Pro can't innovate my ass. Ja, okay, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das ist natürlich auch schon schöne Technik, auch heute eigentlich noch, auch wenn es halt schade ist, dass er so ein bisschen überaltert ist mittlerweile. Aber zurück zu den Rechnern. Ja, ich bin ja dem schwarzen MacBook sehr, sehr lange treu geblieben. Hab dann die Festplatte mal gegen eine Hybrid-Festplatte ausgetauscht. Heutzutage wird man eine SSD reinmachen. Ja. Wobei heutzutage würde ich das Gerät wahrscheinlich auch nicht mehr täglich nutzen wollen, weil dann Ja, oder weil halt die aktuellen Versionen auch von OS 10 einfach nicht mehr drauf installierbar sind. Wobei, ich muss auch sagen, das konnte man ja oder kann man ja heute auch noch ein bisschen strecken. Ja, es gibt ja da die ein oder andere Möglichkeit, auch auf nicht supporteten Geräten noch OS 10 Versionen zu installieren, die halt nicht eigentlich vorgesehen sind dazu. Ja, das ist auch so ein Nebenprojekt oder so eins der Ursprungsprojekte von diesen ganzen Hackintosh-Basteleien, die es ja mittlerweile gibt. War ja damals auch so eine, halt erstmal gucken, dass man halt nicht offiziell unterstützte OS 10 Versionen halt noch auf alte Hardware zum Laufen kriegt. Und irgendwann war es dann so weit, dass man gesagt hat, okay, warum dann nicht OS 10 gleich auf selbstgeschraubten Systemen installieren? Es muss ja keine Original-Hardware sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr lange benutzt, Hybrid-Festplatte rein, hat es ein Kanzel teilweise ein bisschen schneller gemacht. Heutzutage lacht man da ja eigentlich auch so ein bisschen drüber. Die Technik hat sich ja eigentlich groß nicht durchgesetzt. Ja, selbst Fusion Drive ist nicht unbedingt so das Wahre. Dann lieber vor allem heute bei den aktuellen Preisen SSD. Ja, mein Gott, gleich richtig. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, lange das schwarze MacBook benutzt. War einfach ein schönes Ding. Dann wurde das MacBook Air vorgestellt. Also wirklich das allererste Gerät, noch mit der Klappe an der Seite für den USB-Port. Und ich war damals schon begeistert. Ein Arbeitskollege von mir hat sich es auch gekauft. Allerdings war das ein bisschen jenseits von dem, was ich dann für ein Gerät in der Leistungsklasse ausgeben wollte, die ja wirklich im Prinzip nicht mehr Power hatte als das Gerät, was ich jetzt hatte. Nur halt wesentlich mehr Sex-Appeal. Ja. Auf jeden Fall, als so ja, die erste Zeit rum war und die ersten gebrauchten Geräte auf den Markt kamen, habe ich dann doch noch zugeschlagen. Habe halt das alte Gerät wieder verkauft und mir dann ein MacBook Air der ersten Generation gekauft. Wird wahrscheinlich heute der ein oder andere auch lachen, vor allem wenn man ja heute weiß, wie sich die MacBook Air-Familie entwickelt hat. Es hat ja schon ein bisschen gedauert, bis es dann leistungstechnisch auf einem Niveau angekommen ist, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht mehr, oder es hat jetzt ein Niveau erreicht, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt auch wirklich ein Rechner, mit dem du arbeiten kannst. Heutzutage, wenn man mal zurückguckt, auch gerade mit 11 Zoll, 13 Zoll, wie das MacBook oder das aktuelle MacBook ist ja eindeutig auch ein Nachfolger aus der ganzen Geschichte, wie sich dann MacBook Pro etc. entwickelt haben, ist es eigentlich schön zu sehen, wie es damals anfing, als Steve Jobs auf der Bühne stand und hat das Gerät aus seinem Umschlag da rausgezogen. Ist heute auch noch immer ein schöner Moment. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich das gekauft und war da auch sehr, sehr lange zufrieden. Ja, mittlerweile, wie gesagt, wann habe ich es weggepackt? Das stand hier noch lange rum, auch obwohl ich es auch nicht mehr benutzt habe. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche gerade verpackt mit der Verpackung noch und habe es jetzt hier im Regal stehen. Aber nutzen kannst du das im Prinzip eigentlich nicht mehr. Ich habe zwar zwischendrin auch mal die Festplatte ausgetauscht, aber das war ja auch noch, ja, das ist ja auch noch alte Technik. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Standard heißt. Das war auch so ein Krampf damals zu gucken, dass du da überhaupt eine größere Festplatte gekriegt hast. Vor allem, was du da bezahlt hast, ja, das ist heute auch ein Witz, ja, was du da für so eine kleine Festplatte bezahlt hast oder bezahlen musstest. Ja. Ich meine, immerhin war es ein Standard, der auch plattformübergreifend war. Es war der CIF-Standard. Ja, genau, das war es. Der CIF-Sockel. Und das war ja auch ein Standard, der in der PC, im PC-Bereich etabliert war. Und von daher konnte man mehr oder weniger halbwegs verbreitete Datenträger dort einbauen. CIF hat sich bei Apple auch etabliert in den iPods, der iPod Classic, der hatte in der ersten Generation auch diesen CIF-Sockel. Da waren ja noch drehende Platten drin bei den ersten Generationen und das war quasi der Konnektierungsstandard damals, der CIF-Sockel, genau. Ja, legendär. Ne? Ja, vor allem auch noch relativ gut selbst zu tauschen, ja. Du hast ja einfach die Scheiben am Boden, Deckel ab, dann konntest du Akku tauschen, das habe ich auch gemacht, ja, weil zwischen in den Jahren hat dann der erste Akku leider den Geist aufgegeben. Der war dann auf einmal auch ein bisschen unappetitisch angewachsen. Ja, der hat sich da ein bisschen, aber egal. Akku getauscht, Festplatte getauscht und bis er dann zum Arbeiten eigentlich auch nicht mehr so das Richtige war, beziehungsweise es hat sich dann auch halt weiterentwickelt. Fotobearbeitung, ein bisschen Video, das ging mit der Kiste eigentlich nicht, ja. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, komme ich zu meinem letzten Rechner, den ich heute in der Liste eingetragen habe. Es ist zwar, es kam da noch eine Menge danach, aber wir wollten uns ja kurz fassen, wir müssen uns ja kurz fassen letztendlich. Wollen Sie ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ja, wir sind schon wieder fast am Ende der Sendezeit angelangt und noch lange nicht durch. Ja. Genau, noch lange nicht, okay. Ich bin da 1997 zu einem Apple Quadra 610 in der PC Edition gekommen. Besser gesagt, es war 96. Jetzt habe ich schönes jetzt was Falsches gesagt. War ein schönes Ding und es war eigentlich ein Frevel, was Apple dort gemacht hat. Sie haben nämlich versucht, beide Welten in einen Rechner zusammenzugießen. Das heißt, wir hatten die 6840 von Motorola da drinne. Und wir hatten eine PC-Karte mit einem Intel-Prozessor drin. Und diese PC-Karte beinhaltete Hardware, dedizierte PC-Hardware. Und dort konnte man umschalten zwischen einem Windows und zwischen einem macOS. Das war so ein Hybrid-Rechner, war irrsinnig teuer, weil allein diese Erweiterungskarte, die dort verbaut war, kostete, glaube ich, was bei 1400 D-Mark damals. Aber es war, wie gesagt, richtige Hardware drauf, ein richtiger Prozessor, ein richtiger Arbeitsspeicher und es war halt nicht geshared. Das Einzige, was sich geshared hat, war der Datenträger. Das war dann per Partition geteilt. Man hat quasi auch richtig die Systeme hochgebootet und konnte dann dementsprechend zwischen beiden Systemen umschalten. Ja, das war der Versuch, den Mac nochmal mit Hochdruck in die Masse zu pushen und beide Welten in einem Gehäuse zu vereinen. Die Besonderheit war, der Rechner hat sich nicht vom Design vom normalen Quadra abgehebt oder ist damals nicht größer geworden. Sie haben das halt auch in der PC-Version genauso klein und schmal gehalten wie in der reinen Mac-Version. War wieder nach meiner Meinung, eine designtechnische Meisterleistung. Gut, und damit denke ich, kommen wir auch zum Ende dieser kleinen Sendung und diesen kleinen Ausflug in die Retro-Welt. Und ich hoffe, einige Hörer haben wir jetzt glücklich gemacht, damit sie mal einen kleinen Einblick haben, wenn wir in das Äpfelchen gebissen haben, sozusagen. Ja, ja, du noch viel früher als ich, aber so ist es. Genau. Ja, ja. Ja, dann sage ich. Hallo. Dann sage ich mal ganz, ganz vielen Dank an den Apfelklatsch, dass ihr euch mal Zeit genommen habt und einen kleinen Einblick genommen habt. Ich bin ja auch Apfelnutzer. Mein iMac läuft seit 2009 und er läuft wie eine 1. Schön. Ja. Sehr schön. Ja, ich hab ihn vor Weihnachten das allererste Mal ein neues Betriebssystem drauf gespielt. Ja. Das ist bei Windows nicht vorstellbar gewesen für mich. Ja, dann ganz, ganz lieben Dank an euch. Dann würde ich euch verabschieden und euch noch das Intro, das Outro spielen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war der Apfelklatsch. Shownotes zum aktuellen Podcast findet ihr immer auf apfelklatsch.de. Weitere Episoden des Apfelklatsch-Podcasts findet ihr immer in iTunes. Oder folgt uns auf Twitter, twitter.com/apfelklatsch. Ihr könnt natürlich auch Fan werden auf Facebook unter facebook.com/apfelklatsch. Bis demnächst. Ciao.